Fragen ohne Antwort in meinem Kopf. Wo geht's heute hin, was zieh ich an und duft ich gut? Mein Favorite Pulli ist schon wieder so zerknittert. Die Haare riechen, denn Shampoo war kein Star. Egal was soll's, lass uns heute feiern gehen. Ab auf die Fläche, die Füße unter Mom und dann wird die Nacht durchtanzt. Die bunten Lichter bieten uns ne geile Show. Der Beat aus der Box, der uns völlig wegbombt, gibt den Ton an. Zu spät wie immer haste ich zu unserem Klo. Die Freude steigt, wenn ich nur an Party denke. Da fällt mir ein, mein Portemonnaie liegt noch zu aus. Und weil's so schön ist, klebt mir Kaugummi am Schuh. Egal was soll's, lass uns heute feiern gehen. Ab auf die Fläche, die Füße unter Mom und dann wird die Nacht durchtanzt. Die bunten Lichter bieten uns ne geile Show. Der Beat aus der Box, der uns völlig wegbombt, gibt den Ton an. Party machen, das ist was wir wollen. Party machen, das ist was wir sollen. Party machen, wir kennen keine Ruhe. Party machen,